First of all, not to forgive yourself is pride, which you already heard. Erstens, sich selbst nicht zu vergeben ist Stolz. Secondly, not to forgive yourself is a defiance of the cross. Zweitens, sich selbst nicht zu vergeben ist Missachtung des Kreuzes. Eta. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, people. Hallo, Leute. We are back. Wir sind zurück. Doing another YouTube video. Machen ein weiteres YouTube-Video. I want to talk about how to forgive yourself. Reden wir darüber, wie du dir selber vergibst. Let me start with the story. Ich beginne mit einer Geschichte. I was ministering in Texas in a town called Lubbock. Ich diente in Texas in einer kleinen Stadt namens Lubbock. Many years ago. Vor vielen Jahren. I like the state of Texas, but that is a nice little town. You don't? No. Ich mag den Staat Texas nicht, aber das ist eine nette kleine Stadt. You like Texas? Mm-hmm. Magst du Texas? Depende da cidade, é muito grande, né? Exato. I mean, there's some nice cities, but you drive to Texas, one of the most boring things you can do in America. Es gibt einige schöne Städte, aber kaum etwas langweiliger in Amerika, eine Fahrt durch Texas. It's a boring state. Ein eintöniger Staat. Colorado, Utah. Colorado, Utah. North Dakota. North Dakota. But anyhow, also, I was preaching in Texas many years ago. Vor vielen Jahren predigte ich in Texas. And afterwards, a lot of people came for prayer. Danach kamen viele Menschen zum Gebet. And this lady, she was in the line to get prayed for. Da stand eine Frau in der Warteschlange zum Gebet. And she said, sie sagte, Reinhard, can you pray for me? I said, what for? Reinhard, kannst du für mich beten? Wofür? Fragte ich. And then she told me that some sin she committed that she cannot forgive herself. Dann erzählte sie mir von einigen Sünden, die sie sich nicht vergeben kann. And she wanted God to help her to forgive herself. Sie wollte, dass Gott ihr hilft, sich selber zu vergeben. So as I was talking to her, I had a friend with me. His name was Mike. Neben mir stand ein Freund namens Mike. He was the leader of the prophetic ministry of our church Morningstar. Er war der Leiter des prophetischen Dienstes unserer Gemeinde Morningstar. Good friend. Ein sehr guter Freund. And while I was thinking about what do I say to this woman and how do I help her? Während ich überlegte, wie ich der Frau helfen könnte, was ich sagen könnte, Mike entered the conversation. Kam Mike ins Spiel. I will never forget that. Ich werde das nie vergessen. Mike is a real Southern Rodney. Mike ist ein richtiger südländischer Rodney. Nice one and a very godly man. Sehr nett und ein gottesfürchtiger Mensch. Well, ma'am, you're simply proud. Er sagte, du bist einfach nur stolz. I was like, Mike, that's not nice. Ich dachte, Mike, das ist nicht nett. He said, your problem is not that you can't forgive yourself, your problem is pride. Er sagte, dein Problem ist nicht, dass du dir nicht vergeben kannst, dein Problem ist Stolz. And I just stood there just like, wonder what's gonna happen now. Ich stand und dachte, oh, was geschieht jetzt? He said this. Er sprach weiter. If God has forgiven all of your sins, wenn Gott dir alle deine Sünden vergeben hat, and not only forgave them, but does not remember them anymore. Nicht nur vergeben, er erinnert sich nicht mehr an sie. If you don't forgive yourself, you are saying you're better and smarter than God, and that's pride. Wenn du dir nicht vergibst, sagst du, dass du schlauer und besser als Gott bist. Das ist Stolz. I thought, man. That's wisdom. Oh, das ist Weisheit, dachte ich. So, how do you forgive yourself? Wie vergibst du dir? Stop being proud. Hör auf, stolz zu sein. And humble yourself. Demütige dich. You know, not to forgive yourself doesn't even make sense. Es macht gar keinen Sinn, sich selbst nicht zu vergeben. And I'll tell you why. Ich sage warum. Because first of all, not to forgive yourself is pride, which you already heard. Erstens, sich selbst nicht zu vergeben ist Stolz. Secondly, not to forgive yourself is a defiance of the cross. Zweitens, sich selbst nicht zu vergeben heißt, sich dem Kreuz zu widersetzen. Eta. Da stimmt. Defying the cross, you know why? Missachtung des Kreuzes, weißt du warum? Because what you're saying is the cross is not powerful enough to deal with my sin. Du sagst damit, das Kreuz ist für meine Sünde nicht gut genug. If the cross and the precious blood of Jesus has dealt with all of your sin and washed it away. Wenn das Kreuz und das kostbare Blut Jesu alle Sünde genommen und weggewaschen hat. Your sins shall be red as blood, they shall be white as snow. Auch wenn deine Sünde so rot ist wie Blut, wird sie schneeweiß wie Schnee. So think about this. Denk darüber nach. God makes a decision about me and my sin and I refuse Gott trifft eine Entscheidung bezüglich mir und meiner Sünde und ich weigere mich, mich seiner Entscheidung zu beugen. Das ist verrückt. Now, if God has not forgiven you because you live in your sin and have not accepted Jesus Christ, then I understand. Wenn Gott dir nicht vergeben hat, weil du in Sünde lebst und Jesus noch nicht angenommen hast, das verstehe ich. But for a Christian, jedoch für einen Christen, to even think that you have to hold on to your sin is a terrible thought. So, wenn du sogar denkst, an diese Sünde festhalten zu müssen, ist das ein schrecklicher Gedanke. Because now you deny, you define the cross. Damit missachtest du das Kreuz. But then something else. Noch etwas. I think not to forgive yourself is not only pride. Sich selbst nicht zu vergeben ist nicht nur Stolz. But I believe it's also extremely selfish because it is focused on the self. Ich glaube, das ist auch sehr egozentrisch, weil das Ich im Fokus ist. Me and my sin. Ich und meine Sünde. So suddenly instead of putting my focus on Jesus and his beautiful new covenant, I put the focus on me and my sin. Anstatt dass ich meinen Blick auf Jesus und den wunderbaren neuen Bund richte, schaue ich auf mich und meine Sünde. That's self-focused. Das ist egozentrisch. You know, I think I understand the Bible says he's the accuser of the brethren. Ich verstehe, die Bibel sagt, der Teufel ist der Ankläger der Brüder. But look. Schau! We can't use that as an excuse saying, ah, the devil is always accusing me, showing me my past. Du darfst das nicht als Entschuldigung nehmen. Der Teufel klappt mich an, er zeigt mir meine Vergangenheit. Your past has been wiped out. Deine Vergangenheit ist ausgelöscht. The devil accuses you and talks to you about your past. Why don't you talk to him about the future? Wenn der Teufel dich anklagt und dir deine Vergangenheit zeigt, sprich doch mit ihm über die Zukunft. Sag ihm. Listen, devil, my past is wiped out, so I don't even know what you're talking. Hör zu, Teufel, meine Vergangenheit ist ausgelöscht. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. But let's talk about your future. Lasst uns über deine Zukunft sprechen. Lake of fire, does it ring a bell? Ein Feuersee, läuten bei dir die Glocken? Eternal torment, that's where you're headed? Ewige Qual steht dir bevor? The discussion will be over. Die Diskussion wird vorbei sein. But I believe many times it's not even the devil that is bringing up the sins of our past, it's our own heart. Ich glaube, es ist nicht einmal immer der Teufel, der uns unsere Vergangenheit vorhält. Das ist unser Herz. So we in our own hearts, we are not willing to let the past go. In unserem Herzen sind wir nicht bereit, die Vergangenheit loszulassen. I'm going to say something now that might hurt a little bit, but it's a good kind of pain, like when the surgeon cuts out a tumor. Ich sage etwas, das könnte etwas wehtun, aber das ist ein guter Schmerz. So als schneide ein Chirurg eine Art Tumor weg. When we hold on to our past, we make ourselves the victims, and many times we like that. Wenn wir an unserer Vergangenheit festhalten, machen wir uns zum Opfer. Oft gefällt uns das. Wir reden immer wieder über unsere Vergangenheit und oh, wir Armen, wir können aus dem Chaos nicht rauskommen. There is no victim that ever walked in the victory of the cross. Es gibt kein Opfer, das jemals im Sieg des Kreuzes gelaufen ist. We are not victims. Wir sind keine Opfer. You know what I find fascinating? Weißt du, was mich fasziniert? I find the Gospels fascinating. Die Evangelien begeistern mich. You know, Daniel, I find it fascinating how the genealogy in the gospel is. Ich bin vom Stammbaum in den Evangelien begeistert. They put a prostitute into the past of Jesus. Es gibt eine Prostituierte in der Vergangenheit von Jesus. In Jesus, his genealogy is Rahab, the prostitute. Bei Jesu Vorfahren gibt es Rahab, eine Prostituierte. So Jesus, not only does he have a prostitute in his genealogy. Jesus hat nicht nur eine Prostituierte in seinem Stammbaum. Not only did they call him the son of a guy who murdered and committed adultery. Hey, son of David. Nicht nur nannten sie ihn Sohn eines Mörders und Ehebrechers. Hey, du Sohn Davids. Then he wasn't even born in a nice place, but in a manger, and he was there where the animals were. Er ist nicht einmal an einem schönen Ort geboren, sondern in einem Stall zwischen Tieren. So in his past genealogy there was a mess. Sein Stammbaum in der Vergangenheit war chaotisch. His birth didn't even start nice. Seine Geburt begann nicht schön. He was born out of wedlock. Er ist unehelich geboren. Because his little mama got pregnant before being married to the papa, which was not even his dad. Als Mama schwanger wurde, bevor sie mit dem Papa verheiratet war, der nicht einmal sein Vater war. Then he had to grow up in a place called Nazareth, which was known as a bad place. What good can come from Nazareth? Er wuchs in Nazareth auf. Diese Stadt hatte keinen guten Ruf. Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Then as a baby, he was already a kid of refugees. He had to run to Egypt. Als Baby war er schon ein Flüchtlingskind, musste nach Ägypten fliehen. And now he was responsible for the murder of who knows how many thousands of babies. Because of him they murdered all these babies. Nun war er verantwortlich Auslöser für tausende von Kindermorden. Die Kinder wurden wegen ihm getötet. You see, we don't forgive ourselves because we like ourselves to be the victims of our past. That's, you have to hate that. Wir vergeben uns nicht, weil es uns gefällt, ein Opfer der Vergangenheit zu sein. Wir müssen das hassen. I believe forgiveness has to be dealt with like this. Vergebung funktioniert wie folgt. I choose to forgive. Ich entscheide mich zu vergeben. Subject closed. Fall geschlossen. Last week I had a little discussion with my PA. Letzte Woche hatte ich eine kleine Diskussion mit meiner Sekretärin. So she came to me and she said, Reinhard, please forgive me. Sie kam und sagte, Reinhard, bitte vergib mir. I said, done. Ich sagte, erledigt. A couple of hours later she came back and asked me again to forgive her the same thing. Ein paar Stunden später kam sie wieder und bat mich um Vergebung. I said, that's not how it works. So funktioniert das nicht, sagte ich. There's nothing to talk about anymore. Darüber gibt es nichts mehr zu reden. Like, it's done. Es ist erledigt. Forgiveness means it's a finished, closed action. Don't talk about it, don't bring it up. It's finished. Vergeben bedeutet, der Fall ist geschlossen. Sprich nicht mehr darüber. Es ist erledigt. Forgive yourself. Vergib dir selbst. Reject accusations. Lehne Anklage ab. Because if not, you make yourself better than God. Wenn du das nicht tust, machst du dich besser als Gott. So, also, you're forgiven. Dir ist vergeben. Of everything you've ever done. Von allem, was du jemals falsch gemacht hast. Don't make yourself smarter and better than God. Mach dich nicht selbst schlauer und besser als Gott. Click the like if you liked it. Klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat. And subscribe to the channel and talk to your friends about it. Abonniere diesen Kanal und sprich mit deinen Freunden. If you want to. Wenn du möchtest. Thank you. Danke.